Kapitel 11 Wörter im Satz 1 Beispiel Montag. Er geht ins Kino. Am Montag geht er ins Kino. Am Montag geht er ins Kino. Am Montag geht er ins Kino. Und jetzt Sie. Montag. Er geht ins Kino. Am Montag geht er ins Kino. Dienstag. Er geht ins Fitnessstudio. Am Dienstag geht er ins Fitnessstudio. Mittwoch. Er arbeitet lange. Am Mittwoch arbeitet er lange. Donnerstag. Er bleibt zu Hause. Am Donnerstag bleibt er zu Hause. Freitag. Er geht zu Freunden. Am Freitag geht er zu Freunden. Wochenende. Er muss nicht arbeiten. Am Wochenende muss er nicht arbeiten. Samstag. Er muss einkaufen gehen. Am Samstag muss er einkaufen gehen. Sonntag. Er kann lange schlafen. Am Sonntag kann er lange schlafen.